Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 603, immer wieder die Updates. Updates ist eine schwierige Geschichte, ja. Und die nerven mich mittlerweile sehr. Nicht weil die Updates manchmal auch ein System oder ein Phone oder auch Apps, ja, ich meine jetzt Updates rundrum, Firmware-Updates, App-Updates und so weiter, die können auch Apps und Firmware kaputt machen. Ja, haben wir schon in der letzten Zeit öfters, gerade sogar Google war mal davon betroffen, als sie als ein Update für die Google Pixel Firmware, jetzt gerade bei dem Pixel 6, betroffen war und da verschiedene Funktionen quasi kaputt gemacht hat. Apps, die dann auf einmal nicht mehr funktionieren und so weiter und so weiter. Bei den App-Updates ist es zumindest so, dass dann relativ schnell ein neues Update kommen kann, um das Ganze dann zu beheben. So sollte das normal sein. Und es ist auch normalerweise tatsächlich relativ schnell, wenn es ein seriöser Anbieter von der App ist, dass es dann ein Update gibt und es dann wieder funktioniert. Alles klar. Nicht ganz so schnell geht es bei den Firmware-Updates. Ja. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, die nerven. Das ist nicht weiter tragisch, aber es lässt halt schon so einen faden Beigeschmack. Ja. Sogar bei mir ist jetzt vor kurzem hier ein Update gekommen auf den OnePlus Nord 2 5G. Und jetzt nervt das SIM-Toolkit. Nicht, dass das schlimm wäre, ansonsten funktioniert alles soweit. Ja, kein Problem. Nur dieses SIM-Toolkit, ja, das taucht jetzt immer wieder auf. Und zwar an einer, sagen wir mal, nicht genau definierten Stelle. Dort nämlich, wo neue Apps auftauchen, wenn man die neu installiert. Und ich kann die hinschieben, wo ich will. Ich kann die in Ordner schieben, ich kann die in den versteckten App-Bereich tun. Ja, egal wo ich die hin tue, wenn das Gerät neu gestartet wird, also neu bootet, dann wird diese SIM-Toolkit tatsächlich wieder neu installiert, offenbar. Denn es poppt immer dort auf, wo die Apps neu installiert werden. Nach dem Einschalten kann ich sogar sehen auf dem Screen, wie das App-Icon auf einmal dort wupp erscheint, ja, nach ein paar Sekunden nach dem Booten. Also die anderen Icons sind alle schon da. Ja, dann dauert es ein bisschen und dann wupp ist dort wieder dieses Icon. Das nervt. Ja. Vor allem natürlich, das SIM-Toolkit ist so ziemlich unnütz, ja, heute. Also im Moment jedenfalls total sinnlos. Und deswegen möchte ich das eigentlich ganz gern weghaben aus dem Blickfeld. Und das geht, aber nicht eben, wenn dieses immer wieder neu installiert wird nach dem Booten. Da bin ich auch nicht der Einzige, der das Problem hat. Das scheint öfters zu passieren nach diesem Update. Ja, jetzt muss man halt warten, bis das nächste Update kommt. Und hoffentlich ist das dann behoben. Ich wäre allerdings mehr interessiert dran, dass endlich mal das Problem behoben wird, dass dieses Private DNS, ja, ohne ersichtlichen Grund auf einmal gesagt wird, es ist nicht zu erreichen. Und dann ist es auch nicht mehr zu erreichen. Und zwar so lange, bis ich dort wieder in die Einstellungen gehe, ausschalte und einfach wieder anschalte und dann sieht man, es ist sehr wohl erreichbar und dann funktioniert alles wieder wunderbar normal. Ja? Auch nicht so toll. Das wäre vielleicht eher so ein Punkt. Aber egal, darum geht's nicht. Dann dauert es eben wieder, bis so ein Update kommt. Ne? In der Regel, wenn man Glück hat und hat ein aktuelles Gerät, dann dauert es so ungefähr einen Monat, ja, manchmal auch ein bisschen länger. Zumindest mal, bis die Sicherheitsupdates kommen. Bei OS-Updates, da wage ich es ja als noch kaum zu hoffen, dass das in absehbarer Zeit dann irgendwie mal auftaucht. Ich meine, wir haben das beste Beispiel, haben wir jetzt gerade wieder. Android 12 ist jetzt schon geraume Zeit auf dem Markt. Und einige Geräte werden jetzt gerade mal auf Android 11 geupdatet, die noch als aktuelle Geräte gelten, also die noch in diesem Support-Fenster sind. Das ist schon ziemlich befremdlich. Ja. Also grundsätzlich sollten alle Geräte, die man jetzt kauft, auch das neueste Betriebssystem haben. Das ist doch, davon geht man doch wohl aus. Ne? Aber nein, so ist das eben lange nicht. Und ob sogar bei neuen Geräten, die man jetzt kaufen kann, ist es fraglich, ob die dann zum Beispiel das aktuelle Android überhaupt bekommen. Ja, so schlimm ist es. Also Updates, das ist die Achillesferse von Android. Ja. Der arme Achilles wird immer sehr strapaziert mit seinem Problem, ja, seine verwundbare Stelle, ja, die einzig verwundbare Stelle, die er hatte, ja, war die Ferse. Und ausgerechnet da, ne, trifft's ihn dann irgendwann. Und ich weiß nicht, ob bei Android die Achillesferse, also diese Updates, ja, ob das die einzige Achillesferse ist. Aber auf jeden Fall mindestens eine davon. Das ist nämlich äußerst übel, das muss man klipp und klar sagen. Übel, übel. Ja, das Problem ist, es hat sich auch wieder deutlich gemacht, eigentlich sollte ja auch für das, ich habe das schon im Dezember voller Freude verkündet, also schon Anfang Dezember, voller Freude verkündet, es soll nochmal ein Update geben für das Honor View 20. Ja, Wahnsinn, ne? Cool. Also, wir haben jetzt bald Februar. Morgen ist Februar. Und es ist immer noch nicht eingetroffen. Ich habe nochmal nachgelesen, es soll tatsächlich eins kommen. Wohl. Aber, ja, nix bis jetzt bei mir. Und das ist immer eine traurige Geschichte, wenn solche Updates dann sich auch noch verzögern. Oder vielleicht gar nicht kommen, oder wie auch immer. Und diese Unsicherheit ist wirklich schlimm. Und ich habe schon eben angesprochen, das Supportfenster. Ne? Und da meint man, ne? Also wenn man früher vom Supportfenster gesprochen hat, dann hat man gedacht, naja, 10 Jahre, ne? So, klar, ne? Ja, das war auch, ich weiß nicht, ob das noch so ist, also für viele physikalische Gegenstände, die man kauft oder gekauft hat, gab es ein 10 Jahres, vom Gesetzgeber her, ein 10 Jahres Muss zum Beispiel an Ersatzteilen. Das heißt, wenn ihr euch mal ein Auto gekauft habt, ich weiß, wie gesagt, ich rede deswegen in der Vergangenheitsform, weil ich nicht genau weiß, ob das heutzutage immer noch so ist. Ich habe meine Zweifel, denn sonst müsste das ja auch für Smartphones gelten. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn ihr euch da zum Beispiel ein Auto gekauft habt, ja, dann musste beim Zeitpunkt des Kaufes, also ab Zeitpunkt des Kaufes, musste der Hersteller mindestens 10 Jahre Ersatzteile liefern. Mindestens. Jetzt ist das beim Auto vielleicht kein so großes Problem. Mit Smartphones beispielsweise schon deutlich mehr. Hier, ich habe mal geguckt, das Google Pixel 1, das habe ich ja noch hier. Mal davon abgesehen, dass das Einsetzen des Akkus eine Katastrophe ist. Ich habe nur einen Händler gefunden, der auf Amazon überhaupt sowas anbietet. Natürlich nicht original. Ne? Aber so, hallo Google, ich hätte gern einen neuen Akku für mein Pixel 1 Gerät. Ja, das hätte ich jetzt gern. Ja, gibt's nicht mehr, ne? Dumm gelaufen. Also das sind wirklich Probleme. Nur um es gleich hier zu sagen, ich habe den Akku nicht kaputt gemacht, ja. Damit es ja keine Missverständnisse gibt. Ich, mit meiner Methode, die Akkus zu pflegen, war eigentlich immer perfekt. Die Prämisse könnt ihr euch merken, ja, lieber immer voll als einmal leer. Das könnt ihr euch merken, weil das ist wirklich ein ganz großes Problem. Die Tiefenentladung bei den Akkus, und offenbar gibt es da immer mal wieder Schwierigkeiten bei diesen Geräten. Offenbar ist das bei dem Gerät passiert, dass es tatsächlich der Stromverbrauch möglicherweise durch einen Absturz nach oben getrieben worden und der Akku wurde entleert. Und danach war der Akku, hat jetzt vielleicht noch 5% Kapazität, also der ist kaputt, und zwar ganz kaputt. Ja, damit kann man nichts mehr anfangen. Und das ist natürlich wirklich schade, weil normalerweise nutze ich ja die alten Geräte zum Beispiel als MP3-Player. Jetzt habe ich das wieder zurückbekommen. Ja, klar, der Elektronikschrott kommt immer zu Rio. Und jetzt kann ich das Teil aber nicht mehr als MP3-Player benutzen. Ich wollte eigentlich damit mein altes Sony Xperia Tablet, Xperia Z3 Tablet oder Tablet Z3, ja, kompakt ersetzen. Das nutze ich momentan als MP3-Player. Aber da ist ja noch ein älteres Betriebssystem drauf. Da ist Android 6 noch drauf. Also eigentlich dürfte ich das da überhaupt nicht mehr benutzen. Ja, da ist der Akku aber noch perfekt im Zustand. Tja, was soll ich sagen, ne? Und ja, das Google Pixel 1, das hätte da noch ein wesentlich aktuelleres Betriebssystem. Ich meine, da ist sogar Android 10 drauf noch. Also richtig okay noch. Ne, zumindest mal von der Versionsnummer her. Natürlich gibt es auch dort schon lange keine Sicherheitsupdates mehr. Und das bedeutet, dass das Teil natürlich auch unsicher ist. Aber wesentlich sicherer als das Xperia Z3. Und da der MP3-Player ja nur ganz, ganz, ganz kurzzeitig im Netz hängt, nämlich um dann eben zum Beispiel von Amazon Music die Sachen herunterzuladen und dann geht das Teil sofort wieder offline. Da ist die Angriffsfläche natürlich und die Angriffszeit natürlich sehr begrenzt und ich denke, das kann man vertreten. So, das ist jetzt eben Stand der Dinge momentan und damit bin ich natürlich fließend Übergang zu einem anderen Problem mit der Hardware, aber die Software-Updates, die wären schon mal ein großer Schritt davon, denn oftmals, man glaubt es kaum, hält der Akku und die Hardware wesentlich länger, als die Software sicher ist zum Benutzen. Ja. Und so passiert es dann aber halt auch, dass Leute ganz alte Geräte benutzen, ja, um dann eben unwissentlich in dieser Gefahr zu schweben. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich traurig. Auch hier war ein Artikel, beispielsweise hier bei Giz China, da hat jemand beschrieben, wie frustrierend das ist, dass selbst ein Pixel 3 nach 3 Jahren keine Updates mehr bekommt. Das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich schade. Ja? Es ist nicht selten so, dass Leute ihr uraltes Gerät eben weiter nutzen wollen. Da wurde, wie gesagt, zum Beispiel beschrieben, dass so ein Großvater von jemand, oder war es der Vater, ich weiß nicht genau, das Galaxy S7 immer noch nutzt. Eine S7. Ja. Warum? Weil er hat sich daran gewöhnt, er kann das jetzt bedienen, er will sich nicht umgewöhnen. Ja. Er ist froh, dass er damit zurechtkommt und er sieht das nicht ein, dass er da jetzt ein anderes Gerät holt, wenn er doch nur die gleichen Sachen machen will, was er immer macht. Ja, da ist nicht groß interessiert an neuen Apps installieren, die neueste Hightech drauf zu oder neue Hightech-Apps drauf zu hauen. Ja, braucht er keine neuen Spiele drauf. Nein, er macht einfach immer nur das Gleiche. Schweiß total, voll langweilig. Ja, aber ja, man glaubt es kaum, aber manche Leute nutzen die Geräte sogar tatsächlich nur für produktive Aufgaben zu erledigen. So komplett no fun, ja, kein Herzklopfen bei, oh, mehr RAM, mehr Speicher, mehr von allem, ja, nein, überhaupt nicht, sondern was kann das, egal was das Teil mehr kann, ja, brauche ich nicht, fertig, brauche ich nicht. Schraub Nachrichten und ich telefoniere und was weiß ich, guck die Wetternews an oder was weiß ich. Und das war's. Ja, gibt's. Warum auch nicht, ne? Für die Leute, die sind einfach Tools. Tools, die sie benutzen, ja. Genau wie ein Handwerker, der kauft sich auch nicht unbedingt 20 verschiedene Zangen. Immer die gleiche Zange, also immer der gleiche Typ von Zange, nur weil jetzt, was weiß ich, die neueste Version dieser Zange ist jetzt aus gehärtetem Chrom-Vanadium oder so, ja, und die alte war vielleicht nur aus gehärtetem Stahl, ja, das geht so nicht. Und das ist keine, mag zwar sein, dass es da so Heimwerker gibt, aber genau das ist das Problem, das sind die Heimwerker, ja, also die meistens die wo eben jetzt nicht wirklich die Aufgabe haben. Ja, weil schon würde man sich darum keinen Gedanken machen. Es ist immer ganz lustig, ja. Es gibt zwar wenige Ausnahmen, da komme ich gleich nochmal. Es ist genauso wie ich mit den Fühlern. Ja, mit den Fühlern. Ich bin ja Fühlerfanatiker. Ja, also ich finde, ein Fühler ist dieselbe Aussage wie hier, das ist die Zivilisation und die Kugelschreiber, das sind barbarische Massenvernichtungswaffen. Ja, und der Füller, das ist das filigrane Schreibinstrument, ja, aus wunderbaren technischen Leistungen, die da vollbracht werden. Unglaubliche Technik und Physik, was hier, und auch Chemie, ja, was hier in diesen Füllern zum Tragen kommt. Ihr findet es übertrieben? Guckt euch mal in Fühlerforum oder in auf YouTube viele Videos, die gezeigt werden, was da dahinter steckt. Und da wundert es dann auch nicht, dass mancher Fühler locker ein Tausender kostet und mehr. Ja. Davon bin ich jetzt kein Fan, das wisst ihr. Ja. Aber trotzdem, ich will damit nur sagen, dass das ist eine Handwerkskunst. Und die Kugelschreiber, das ist billige Massenware, das ist furchtbar, das ist katastrophal. So, und jetzt war vor kurzem, ja, ne, diese Live-Übertragung vom Start des James Webb Space Telescope, ne, und der Mission Control Chief, ja, der wo hier das Sagen hat im Zentrum, hat er hier mit seinem Notizblock da gesessen, hat sich da Notizen gemacht. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Kritzelt der mit so einem Big-Kugelschreiber, tut mir leid für die Werbung, ne? So diesen Mehrfarb-Kugelschreiber. Ich hab da schon mal gesagt, das sieht aus wie die TARDIS von Doctor Who oben, der obere Teil, was das Teil natürlich wieder cool macht. Aber trotzdem, ja, diesen Billig-Kugelschreiber für 1,50 €, ja, nimmt der und schreibt die vermutlich eine der wichtigsten Informationen für ein Forschungsprojekt in diesem Jahrhundert auf, oder zumindest in diesem Jahrzehnt, sollen wir nicht so weit vorgreifen, ja, in diesem Jahrzehnt. Das ist, und das wird mit einem billigen 1,50 € Wegwerfkugelschreiber geschrieben. Meine Nerven, ich hätte jetzt gedacht, er hat einen wunderbaren, schönen, tollen Füller mit einer vernünftigen Tinte, die alle Anforderungen entspricht, die man braucht. Nein, 1,50 € Kugelschreiber. Warum? Weil ihm der Kugelschreiber vollkommen wurscht war wahrscheinlich. Der hat sich da null Gedanken drum gemacht um den Kugelschreiber. Der wollte einfach nur die wichtigen Informationen aufschreiben. Ja, und macht sich nicht die Gedanken darum, wie und mit was das aufgeschrieben wird. Ja. Und das ist genau der Unterschied. Das ist genau der Grund. Genau wie mit den Smartphones. Wir hier alle Android-Fans sind und hier sogar unsere Zeit nutzen, um Android-Podcasts zu hören. Ja, unglaublich. Für uns ist im Prinzip der Weg das Ziel. Also das Android-Gerät selbst. Das ist uns wichtig. Aber es gibt die absolute Mehrheit der Menschen, die nutzen ein Gerät einfach nur so für ganz anderes, das Sachen zu machen. Die wollen einfach nur was anderes tun, eine andere Aufgabe erfüllen. Das kann alles Mögliche sein. Der eine will chatten, der andere will vielleicht unterwegs YouTube-Videos gucken, ein anderer will, was weiß ich, man kann ja so viel machen damit, ja. Aber Fakt ist, für die allermeisten ist das Gerät selbst vollkommen irrelevant. Nichts wert. Da macht man sich gar keine Gedanken drüber. Null. Ja, höchstens, wenn man es kauft und muss dann Kohle ausgeben, dann guckt man, ja, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Kann ich mit dem das machen? Ja, okay, dann nehme ich das, fertig. Kostet weniger. Ende. Ja, oder man hört es eben nach Marken. Oh, das neue Samsung. Ja, habe ich gehört, das ist gut, hat mein Kumpel auch nämlich. So. Fertig. Interessiert nicht, was das kann oder was es nicht kann oder sonst irgendwas. Hauptsache, es kann das, was eben nur gewollt wird. Und das ist eben für die normalen Leute sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Also, das nur so viel dazu. Und deswegen kommt es offenbar auch vor, dass die Firmen wegkommen mit dieser schwachen Update-Politik, weil die Menschen eben auch nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe auch da das Gefühl, dass die, die am lautesten nach Updates schreien, eben eine kleine Minderheit ist, die versteht eben, dass es ein Sicherheitsrisiko ist. Und zwar nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere, wenn das Gerät schon jahrelang keine Updates mehr bekommen hat. Das ist gefährlich. Da wird man ruckzuck gehackt und damit natürlich nicht nur die eigenen Informationen weg, sondern eventuell auch Informationen über andere Menschen, Zugänge und so weiter. Ruckzuck kriegt der andere dann Mails geschickt von demjenigen, vermeintlich demjenigen, jedenfalls ist es ja sein E-Mail-Account und tatsächlich auch sein E-Mail-Account, also nicht nur so gefakte Absenderadressen, das ist ja klar, ne? Aber nein, sondern tatsächlich von seinem E-Mail-Account und ja, dann ist man meistens schon verloren. Ja, also da gibt es durchaus einige Leute, von denen klicke ich sofort auf die Bilder anzeigen, ne? Sofern ich auch natürlich keinen Grund habe zu glauben, das wäre nicht von diesem Absender. Ja? Und dann ja, hat man auf jeden Fall schon dadurch ein riesiges Sicherheitsrisiko geöffnet. Gut, wie auch immer, die Updates, das ist ein riesiges Problem und zwar schon von Anfang an bei Android. Und da muss doch endlich mal was getan werden. Ich weiß nicht, woran das hängt. Warum kriegt es Google nicht gebacken? Die schreiben sonst den Firmen alles Mögliche vor. Warum kriegt es Google nicht gebacken, hier ganz klare Aussagen zu tätigen? Und auch selbst, ich meine, hallo, 3 Jahre, dass man mit diesem Supportfenster schon zufrieden ist. Ja, also auch ich habe ja hier bei dem OnePlus, habe ich gedacht, okay, das gibt wenigstens 3 Jahre Sicherheitsupdates, ja. Das ist okay, ja, das haben die garantiert, das ist okay. 3 Jahre ist ein gutes Angebot. Nee, wenn man es mal insgesamt sieht, ist es furchtbar schlecht. Furchtbar schlecht. Also 5 Jahre mindestens. Ich habe ja Verständnis, dass es keine 10 Jahre sein können, weil geht zu schnell, die Entwicklung ist ganz klar. Aber 5 Jahre wäre schon als Minimum angebracht. Und nicht nur, ob dass man sich dann ein Fairphone holen muss, die geben dann 5 Jahre Garantie, sozusagen, nach Updates. Aber 3 Jahre ist eigentlich zu wenig. Und das ist eigentlich schon gut im Smartphone-Bereich. Bei vielen gibt es überhaupt keine Zusage, wie lange es Updates gibt. Die meisten geben maximal 2 Jahre, viele sogar nur 1 Jahr Update-Garantie. Ja, und manche Firmen geben da überhaupt gar nichts. Also das heißt, und das ist tatsächlich so, da kann man das Gerät kaufen und möglicherweise nie ein weiteres Update erhalten. Und das darf doch gar nicht sein, sowas. Ja, unglaublich. Also da muss was passieren. Ja. Samsung möchte zumindest mal die Update-Frequenz beschleunigen in Europa. Das wurde jetzt gesagt. Und dafür wird ein Country-Specific Code eingeführt für die Geräte in Europa, um dann entsprechend dem Land jeweils das Update zuzuordnen, weil es da möglicherweise Unterschiede gibt. Ja? Und dann eben mit einem quasi Push-Update alles zu verteilen. Ja, und entsprechend in den verschiedenen Ländern verschiedene Updates zu verteilen, zu schicken. Und das ist doch immerhin mal was, ne? Aber es bleibt natürlich die Frage, für wie lange wird das gemacht werden? Wenn das auch nur 2 oder 3 Jahre sind, dann ist das nicht gut. Absolut nicht gut. Aber okay, ne? Was soll's? Immerhin ist es schon mal ein Anfang, denn bei Samsung war eigentlich nicht das Problem, dass das jetzt zu kurz ein Update-Fenster hatte, sondern das Problem war, wie lange das gedauert hat, bis die Updates ankamen. Außer bei den Top-Modellen, ja, also die absoluten Top-Geräte, die haben es einigermaßen schnell bekommen. Aber die Mid-Range-Geräte beispielsweise, die waren dann schon, also unter ferner liefen, und die haben auch nicht so lange Updates bekommen wie die Top-Modelle. Ja. Also auch da hat sich Samsung wohl die Updates ganz schön teuer bezahlen lassen. Mhm. Ja, apropos Samsung und teuer, also ich habe schon die Gerüchte gelesen, nur dass ihr Bescheid wisst, ja, wie viel die Geräte kosten. Nochmal ein Dings gelesen. Ich habe ja schon ein paar Preise genannt, mal von dem S22, was erwartet wird. Aber ich warte jetzt einfach mal, bis die dann tatsächlich öffentlich vorgestellt werden. Ich glaube, es wurde der 9. Februar genannt, dass es so einen genannten Unboxing-Event gibt. Und vielleicht hört man dann mehr von den Preisen von Samsung. So, jetzt zu was ganz anderem noch. Das erste Smartphone mit Harmony OS, das nicht von Huawei kommt, ist jetzt in China herausgekommen. Das hat lange gedauert. Da hat sich wohl Huawei was anderes vorgestellt. Die haben das ja schon bei vielen Anbietern gesehen. Unter anderem wurden Xiaomi genannt und so, aber davon ist nichts zu sehen gewesen mehr. Schon seit einiger Zeit nicht mehr, oder eigentlich noch nie. Das Xiaomi oder wie auch immer man das aussprechen soll, Xiaomi, sage ich jetzt einfach mal, G13 Pro, das wird das erste Gerät mit Harmony OS sein, das nicht von Huawei kommt. Es ist ein absolutes Einsteigergerät. Das kostet nämlich, haltet euch fest, umgerechnet von der chinesischen Währung, $83. Warum ich das überhaupt erwähne, ist eigentlich nur die Tatsache, dass es eben, wie gesagt, das erste Harmony OS Gerät ist. Ihr fragt mich nicht, was ich davon halte. Und ich weiß noch nicht mal, also ich glaube, da können die auch keine großen Sprünge machen mit den technischen Daten. Die sind auch noch nicht bekannt, außer dass ein T310 oder ein Tiger T310 Chipsatz von Unisoc verwendet wird. Die werden ja gerne bei Low-Preisgeräten verwendet, bei Niedrigpreisgeräten. 6,26 Zoll Display, 13 Megapixel Kamera plus eine 5 Megapixel Kamera, also eine Dualkamera im unteren Megapixel Bereich, ja, und eine 3500 mAh Akku. Aber wie ich gesagt habe, ja, also ja, für einige Leute wird das Gerät wahrscheinlich interessant sein, weil die sagen, so was, $83 ein Smartphone, und ja, kann ich damit ins Internet? Tatsächlich geht, war Wahnsinn, ich kann damit sogar ein paar Bilder machen, die sind zwar gruselig, aber trotzdem Bilder, ja. Okay, zack, nehme ich. Ja, fertig. Sehe da eigentlich als, kein Grund, wisst ihr, man muss auch manchmal über den eigenen Tellerrand hinausgucken. Und dann stellt man eben fest, dass für uns die Technikwelt wunderbar fantastisch ist, aber für viele Leute ist das einfach nur der Horror. Ja, die haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Die wollen einfach nur, dass sie das machen können, was sie machen wollen. Ich kann das als gar nicht glauben manchmal. So, aber es gibt ja nicht umsonst den englischen Spruch, Ignorance is a bliss. Mhm. OnePlus sagt jetzt Tschüssi zu Oxygen OS. Genau, ihr habt es richtig gehört, offenbar ist da was in Planung. Ihr wisst ja, das Oxygen OS ist ja mit dem Color OS zusammengeführt worden, und jetzt haben die gleiche Codebasis. Das hat auch für ein paar große Probleme gesorgt, was man immer noch merkt. Ja, also lief noch nicht alles so rund mit dieser Symbiose von diesen zwei Systemen. Ja. OnePlus ist ja offiziell ein Teil von Oppo geworden. Nicht, dass das schon jemals anders geworden gewesen wäre. Das war also schon immer so. Aber es wurde ziemlich, also OnePlus war sehr unabhängig, und es wurde nie an die große Glocke gehangen. Es hatte sich schon fast so angefühlt, als ob das nur Gerüchte wären, dass die tatsächlich mit Oppo verbandelt sind. Aber jetzt ist es tatsächlich offiziell ein Part von Oppo. Ja, also die wurden richtig integriert, so, und entsprechend wird auch dieses OS integriert. Aber jetzt gibt es eine Entwicklung. Offenbar ist OxygenOS und möglicherweise ColorOS Geschichte. Die arbeiten an einem neuen OS, das eben die Symbiose von beiden jetzt perfektioniert, und das Ganze soll H2OOS heißen. Ne? Das ist schwierig. Möglicherweise wird sogar H2OS heißen. Ja, also H2OS. Ja? Aber momentan sieht man öfters die Bezeichnung bei diesen Trademarks. So wurde das auch gemacht, also eine Trademark unter H2OOS. Ja, also, ne, Oxygen, ne, ColorOS, ne, und, ne, jetzt kommen noch die Wassermoleküle dazu, boom, und dann hat man H2O. Ja. Ja, also Hydrogen, zwei Atome, und Oxygen, ein Atom. Ne, H2O, das ist Wasser. So, wunderbar. Also, WasserOS. Cool. Aber, also, was dann wird, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, durch diese feste Zusammenführung jetzt unter einem neuen Namen steht eigentlich relativ fest, dass diese verschiedenen OSs jetzt endgültig zusammengeschweißt werden. Und ja, so hieß es, ne, das Beste aus beiden Welten, ColorOS, Reliable, Smart and Feature Rich heißt es da, ne, OxygenOS, Fast and Smooth, Clean and Lightweight, und das alles zusammen soll dann eben das Unified and Upgraded Global Operating System sein, das Fast and Smooth, Reliable, Smart and Feature Rich und Clean and Lightweight. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hinbekommen. Vor allem, ne? Feature-rich und lightweight. Ne? Hä? Hm? Hä? Hm? Also, Widerspruch ist das ja gar nicht. Ne? Okay. Mal sehen, vielleicht kriegen sie es ja gut hin. Ich sehe das eigentlich relativ positiv, dass eben jetzt hier dieses ColorOS und OxygenOS zusammenkommen. Damit macht es eigentlich Sinn, weiter auf dieses System zu setzen. Und wenn da tatsächlich gut dran gearbeitet wird, dann könnte tatsächlich ein sehr gutes Betriebssystem herauskommen. Denn es gibt tatsächlich bei beiden Systemen jeweils Schwächen und Stärken. Und wenn man die Schwächen ausmerzt und die Stärken in den Vordergrund stellt, dann, denke ich, könnte ein richtig gutes Android OS draus werden. Und deswegen bin ich da auch wirklich drauf gespannt. Ja, wann das ausgeliefert wird, das ist natürlich, steht absolut noch in den Sternen. Aber ihr braucht jetzt nicht zu denken, dass es morgen schon passiert oder so. Dann wird es auf jeden Fall noch eine relativ lange Zeit dauern, also relativ lange Zeit dauern. Und das wird dann natürlich öffentlich noch weiter bekannt gemacht werden. So, was haben wir denn noch? Genau. Etwas, was auch noch sehr interessant ist, ihr habt bestimmt schon mal von dem Android 12L gehört. Android 12L. Ja. Und das ist ja ein Betriebssystem für Tablets oder für Large Screens. Also L, ne? Deswegen Android L 12L. Das ist natürlich sehr hoffnungsvoll für die Leute, die ein Tablet haben und in das unglaubliche Glück kommen, tatsächlich ein Android 12L Update zu bekommen. Ja? Das ist nämlich genau wieder das Problem. Ah! Ja, mal sehen, wie viele Leute das bekommen. Ja, hier ist ja ein Xiaomi MiPad oder Pad 5. Ja? Und das ist ja relativ neu. Und da sollte eigentlich dann ja hoffentlich dieses Android 12L kommen. Was ist aber, wenn Xiaomi sagt, nee, das ist uns zu riskant oder das ist uns zu heftig. Wir bleiben bei unserem System und Android 12, aber nicht das 12L. Ja, wäre doch schade, weil man hat doch einiges an Funktionen mehr. Und das Pad 5 hat ja einen schönen 10 oder, glaube ich, 11 Zoll, ich weiß nicht, 10 Zoll, 11 Zoll Screen, wo man wunderbar Sachen machen kann, eben als mit einem System, das eben für so große Screens auch tatsächlich gedacht ist. Das wäre fantastisch, wenn eben dieses Update-Problem nicht ist. Da muss man also wieder schwitzen. Kommt es oder kommt es nicht auf diese Geräten oder wird es dann am Schluss wieder so sein, dass nur die neuesten Geräte mit diesem Gerät, mit diesem Update kommen? Also die neuen Geräte, die man jetzt erst kaufen kann, wenn das Android 12L auf dem Markt ist, weil sowas bisher immer, ja, dass man, selbst wenn ein aktuelles Android auf dem Markt ist, dass immer noch Geräte erscheinen, die die Vorgängerversion drauf haben. Ja, verrückt. Verrückt. Die Firmen gehörten auf den Mond geschossen. Warum? Also ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Aber eins ist klar, dieses Android 12.11 wird von Google nicht umsonst entwickelt. Und das hat sich jetzt auch stark verdichtet. Denn alles, was man bisher hört und liest, deutet darauf hin, dass es tatsächlich ein Google Foldable Pixel geben wird. Ja, ja, ihr wisst schon, die, wo man mit dem Fingernagel kaputt machen kann, diese Foldables. Ja, genau. Das Ganze soll Pixel Notepad heißen. Nicht etwa Pixel Fold, sondern Pixel Notepad. Und das finde ich gar nicht so dumm. Damit sagt Pixel, damit sagt Google, hey, auch, genau die Anwendung, was das eigentlich für einen Sinn hat. Ja? Nämlich als etwas größeres Notepad. Ja? Also so, in Form von, ich kann eben hier, habe jetzt hier eine größere Fläche, da kann ich drauf malen, ja, also Zeichnungen machen, Skizzen, da kann ich auch was schreiben drauf, gescheit, ja, und ja, auch vielleicht im Internet surfen und mit dann Notizen zusammenlegen für die Arbeit, ne, und so weiter. Also, das ist doch mal ein interessanter Ansatz. Alles, was man hier natürlich an Bildern sieht, sind natürlich reine Fantasy-Renderings, das ist ganz klar. Aber es sind ein paar interessante Sachen dabei, muss ich sagen. Und jetzt sind die Gerüchte aufgetaucht, dass das Teil, Achtung, jetzt haltet es euch fest, mit einem sehr attraktiven Preis kommt. Ich so, ah, cool, 100.000 Euro endlich mal, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, überhaupt sowas zu denken. Nein, ja, man muss sagen, es ist ja ein Foldable, ja, also egal, ob sich das jetzt Notepad nennt oder Foldable. Also es ist ein Foldable, so. Und die Dinger mit dem Fingernagel kaputt machen, ne? Und normalerweise kann man die Dinger, die man mit dem Fingernagel kaputt macht, nicht unter 1.000 Euro kaufen. Also wo kommen wir denn da hin? Ja? Und deswegen, der Superpreis soll 1.400 sein. 1.400 Dollar. Ja? Also, wow. Und das soll gut sein? Ja, okay, für ein Foldable. Und da setzt bei mir wieder ein, die Tech-News-Redaktion. Sag mal, was verdienen die eigentlich so? Sie sagen, oh, 1.400? Oh, Wahnsinn, ist das sau cool. Mensch, das ist ein totales Schnäppchen, Mann. Wahnsinn, cool. Ja, hallo? Das ist ja, das gibt's ja nicht. Da kann sich ja eine zweiköpfige Familie, kann sich da 10 Monate davon ernähren, wenn sie sparsam sind. Ja, wirklich. Also, ist ja irre. Also, wenn ich mehr als 120 Euro im Monat für Lebensmittel ausgebe, ja, dann ist das schon selten. Ja, wirklich selten, dass das mal passiert. Ja, vielleicht so im Dezember. Ja. Oder vielleicht, wenn der Super Bowl kommt. Kommt übrigens bald. Ja. Aber ansonsten, ne, was soll das? Ist doch verrückt. Verrückt. Wahnsinn. Naja, okay, aber man muss wohl damit zufrieden sein, weil es wird dann wohl das billigste Foldable rauskommen, zumindest beim Erscheinen. Jetzt gibt es natürlich auch die ersten Fold-Geräte, die schon längere Zeit auf dem Markt waren, natürlich auch ein bisschen günstiger, ja, ganz klar. Aber dennoch, es ist schon interessant von dem Gesichtspunkt her, dass jetzt eben sich bei Google dahingehend was tut. Aber ehrlich gesagt, es wäre wirklich so viel schöner gewesen, wenn die das mit diesem Formfaktor ganz normal in Tablet-Form herausgebracht hätten und fertig. Also wisst ihr, so einfach wirkliches Notepad, ja, dass man dann eben so nutzen kann. Weil der Formfaktor selbst ist gar nicht so schlecht. Also wenn das Teil aufgeklappt ist, meine ich jetzt. Es ist nämlich nicht zu groß. Es ist nicht dieses Widescreen-Format, bei dem man dann beim Surfen einen Haufen Platz vergibt. Ne? Wisst ihr, ne? Scrollt eben mal von oben nach unten. Ne? Oder umgekehrt, von unten nach oben. Ja? Und nicht links, rechts. Ja. Und was macht man? Dann dreht man das Tablet und dann hat man so ein riesen langes Teil da, ja, das man unten natürlich kaum halten kann. Ja, ihr wisst ja, die Hebelwirkung. Ja. Und ja, also Mist. Also für Websurfing ist 16:9 Kacke. Ja, das ist einfach so. Und dieser Formfaktor ist perfekt. Und auch perfekt für Notizen tatsächlich zu machen und so weiter. Und wenn das einfach nur als Pad da wäre, ohne dass man es klappen kann. Google, bitte, macht eine Version, macht ein Pixel Notepad ohne Foldable-Funktion, ohne Klappfunktion. Das Ding werde ich kaufen, wenn es einigermaßen ein vernünftiger Preis ist. Denn dann kann es auch ein vernünftiger Preis geben, weil 1400 ist mir egal, was das Ding kann. Und wenn das Ding Kaffee kochen kann, 1400 ist zu teuer, viel zu teuer. Ja? So ein Notepad in der Form für 400, 500 Euro maximal, ja, als Zweitgerät, perfekt, lege ich mir eins zu. Ja, aber ansonsten nö, einfach nö. So, also das Pixel Foldable beziehungsweise Pixel Notepad. Notepad, ja, Pixel Notepad. Ich verwechsel es immer mit Notebook. Naja, ist was anderes. Leyun ist nicht mehr länger der Kopf von Xiaomi. So still und heimlich ist er auf einmal weg vom Fenster. Und ne, ihr wisst ja, in China gibt es da momentan so eine Welle an Rücktritten, ja, von großen Tech-Giganten, weil die wohl ein bisschen zu mächtig sind. Und da hat man natürlich auch gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Er selbst hat sich aber jetzt doch relativ schnell zu Wort gemeldet, hinsichtlich dessen, weil ohne irgendwelche Ankündigungen auf einmal eher nicht mehr genannt wird als Chef von Xiaomi und verschwindet quasi aus seinen aus den Briefköpfen etc. Ja, was ist denn hier los? Und er hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, dass Xiaomi halt eine riesengroße Firma ist mit verschiedensten Unternehmungen. Also die stellen ja, ihr wisst es vielleicht auch nicht, die stellen ja nicht nur Smartphones her, die stellen vom Wasserkocher, die stellen sogar Reiskocher her, ist kein Witz, ja, Smart Staubsauger, aber auch ganz einfache, nicht angebundene, smart angebundene Luftfilter und alles mögliche, also Haushaltsprodukte mit und ohne Smart-Funktion und vieles mehr. Die haben auch einen Roller, einen Elektroroller im Angebot und Zischsachen, also übrigens jetzt auch demnächst richtige Elektroautos, also keine kleinen wie so ein Roller oder so, sondern richtige große Elektroautos. Ja, ja. Und jetzt hat er natürlich gesagt, weil Xiaomi so groß ist, gibt es halt ständig Personalwechsel und er wird jetzt in einem anderen Bereich von Xiaomi tätig sein. Ja. jetzt kann man natürlich überlegen, wo geht er hin? Vielleicht geht er ja tatsächlich in in die Sparte für Elektroautos, denn die ist natürlich ganz klar momentan sehr gefragt. Da wird sehr viel Hoffnung auf diese Sparte gesetzt, ja, weil das ist ein Business, was groß werden kann in den nächsten Jahrzehnten. Und vielleicht sollte er da die Spitze übernehmen. Aber wie gesagt, diese Xiaomi Group ist eben, so sagt er, riesig gigantisch. Ja, und die Consumer Electronic Division ist nur ein Teil von dieser Division, auch von dieser Xiaomi Group, wenn auch ein wichtiger. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Lei Yun dann einfach nur immer nur an einer Stelle bleibt. Der wird vielleicht woanders gebraucht werden. Ja. Mal gucken. Also es scheint nicht ganz so schlimm zu sein, wie jetzt manche schon befürchtet haben, ja, dass das wieder jemand ist, wo hier abgesetzt wurde sozusagen. Nein, also das scheint wohl wirklich so zu sein, dass hier neue Betätigungsfelder innerhalb von Xiaomi dazu geführt haben, dass er jetzt wohl von einer Division in die andere wechselt. Ja. Würde mich, wie gesagt, nicht wundern, wenn er bei den Elektroautos landen würde. Nachdem er ja in der Consumer Electronic Division dann doch ziemlich erfolgreich war, finde ich. So, MediaTek hat einen neuen Rekord aufgestellt und hat seine Einnahmen 1,5-fach verdoppelt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja? Beziehungsweise das ist ziemlich gut. Ja. Damit hat man natürlich auch wieder deutlich gemacht, dass die MediaTek-Prozessoren da im Kommen sind. Immer dran denken, die stellen aber auch Low-End-Prozessoren her für IoT-Sachen. Also das ist nicht allein jetzt nur bei den Top-End-Prozessoren, die ja jetzt momentan in aller Munde sind, ja, sondern das zählt natürlich auch für alle anderen Produkte zusammengenommen. Da gibt es die Millimeter Wave SoCs, die angeboten werden. Die haben Notebook-PC Prozessoren, die Companio Chipsets, ja, die jetzt übrigens, da kommen jetzt einige neue Chromebooks raus mit dem MediaTek Companio Chipsatz, ja, sollen relativ performant sein, nicht schlecht. Und vieles mehr. Also das darf man nicht vergessen, ganz klar, weil MediaTek war schon immer ein großer Player auf dem Markt, ja, aber eben meistens im Hintergrund. Ja, also zum Beispiel das Original Fire TV von Amazon, ich habe es schon mal erwähnt, auch das kommt mit dem MediaTek-Chipsatz. Ja. Die waren immer sehr versteckt, aber haben immer schon sehr viele Chips produziert. Für die verschiedensten Aufgaben im Low-End-Bereich. Ja. Und jetzt eben zusätzlich dazu streben die eben jetzt auch nochmal auf in den High-End-Bereich. Ja. Und da sieht man eben jetzt ein deutlicher Anstieg insgesamt, der eben dazu geführt hat, dass die Einnahmen 1,5-mal höher sind. Und das schon von einem relativ hohen Niveau. Ja. Das letzte Quartal 2021, ja, wurde auf 2-10% ist es gestiegen, der Umsatz, und es ist bei $5,1 Milliarden gelandet. Ja, $5,1 Milliarden. Das ist sehr beachtlich. Also ich meine, der Zuwachs. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man da bedenkt, das sind riesige Zahlen und da muss man sagen, es ist interessant, die Zukunft von MediaTek weiterhin zu beobachten, vor allem eben jetzt mit den neuen Prozessoren. im High-End- und Mid-Range-Bereich der Dimensity 8000 wird ja auch eine große Rolle spielen. Ja, mal sehen. Ja, beobachten würde ich auch gerne längere Zeit, was mit dieser Mega-Powerbank passiert, die jetzt jemand zusammengefriemelt hat. Ihr werdet es nicht glauben. 270 Millionen Milliampere Stunden. Ja. Ne? Also nur so zum Vergleich, euer Smartphone hat ungefähr so 3000 bis 4000 Milliampere Stunden. Das Teil hat 270 Millionen Milliampere Stunden. Also könnt ihr euer Smartphone schon ein paar Mal aufladen damit. Ja, das Teil ist riesig, gigantisch, so groß wie ein ganzes Bett, ja, aber ungelogen, wie ein ganzes Bett so groß, aber voll funktionsfähig und hat natürlich auch statt nur jetzt USB-Anschlüsse, ja, hat es natürlich hauptsächlich diese Stromanschlüsse, also in dem Fall 110 Volt ist es, glaube ich, ja, genau. Und damit kann man auch Waschmaschine betreiben, TV-Gerät und alles, weil mit dieser Stromstärke, das ist also der absolute Wahnsinn. Ich weiß zwar nicht, von welcher Basis aus das jetzt gerechnet wurde, diese 270 Milliampere-Stunden, aber das ist schon ziemlich faszinierend. Ja? Also irre. Was da los ist. Auch gefährlich, ja, weil, also an dem Ding würde ich nicht einfach so rumbasteln, weil wenn man dann tatsächlich an diese Leitung kommt, dann wird nichts mehr ganz bleiben. Also das ist eine unglaubliche Strommenge. Es ist einfach verrückt. Ja. Milliamperestunden und Ampere, ja, darf man ja nicht über einen Kamm scheren. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber es ist verrückt. Ja, 270 Millionen Amperestunden, Milliamperestunden. Ja, das bedeutet also 270 Millionen Milliampere pro Stunde. Wahnsinn. Echt irre. Verrückt. Naja, und deswegen hat das Teil eben auch, Moment, wie viele Stromanschlüsse sind's? Schade, dass da keine Längenangabe in Zentimeter drin sind. Also 6 Fuß lang und 2 und 4 Fuß breit. Ja? Also ich sag mal, das ist ein Bett. Ne? Und über 1 Fuß dick. Moment, wie viele Anschlüsse war es? Das war doch hier beschrieben. Ist übrigens auch im Guinness Buch der Rekorde gelandet. Oder nee, wird wahrscheinlich im Guinness Buch der Rekorde landen. 60 Stromanschlüsse hat es. 60 Steckdosen sozusagen. Ja. Und das kann man dann auch wohl gut bedienen mit dieser Strommenge. Ja. Also, wenn ich mir das mal jetzt hier schnell mal ausrechne. So, also zunächst mal nehme ich die, damit es mal ein bisschen leichter zu rechnen ist, nehme ich mal die Milliampere-Stunden, ja, und tut sie durch Ampere-Stunden ersetzen, dann sind wir bei 385.714 abgerundet Milliampere-Stunden. Das ist der Wahnsinn hier, so 38.5714. Ja, Wahnsinn. Und wenn ich das jetzt auf die 60 Steckdosen verteile, dann komme ich auf eine theoretische Belastbarkeit an einer Steckdose von 6.428 Amperestunden. Nichts Milliampere, Amperestunden. Ja. Ja. Das ist viel, sehr viel, unglaublich viel. Bevor ich jetzt weitere irrelevante Berechnungen anstelle, also das Teil kommt natürlich an eine Stromsteckdose normal ran. Eine Haushaltsstromsteckdose, eigentlich übertrifft es die sogar. Aber ich weiß ja nicht, mit welcher Basis die jetzt diese 240 Millionen Milliampere-Stunden gerechnet haben, mit 5 Volt oder mit 110 Volt. Und dann würde sich das natürlich alles verschieben, das ist ganz klar. Aber immerhin, es ist phänomenal und man kann damit, wie gesagt, Waschmaschine, Kühlschrank, Kocher, alles Mögliche betreiben damit. Und ja, warum sollte man das machen? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, das ist, ich weiß nicht, Proof of Concept, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, was man damit anfangen soll mit dem Teil. Da braucht man ein riesen Beförderungsgerät, ja, um das irgendwo hinzubringen. Also das kann man nicht einfach so mitnehmen. Ja, da braucht man einen Kran hier einen halber dazu. Weiß auch nicht. Naja, egal. Gut, dann haben wir noch das, habe ich das schon, Johnny G13 Pro habe ich ja schon erwähnt, dass es aussieht wie ein iPhone 13, das ist wahrscheinlich noch nicht, schade, muss ich sagen, aber okay, ne, das ist genau das mit diesem Unisoc-Prozessor, ach ja, hier übrigens stehen auch noch ein paar Sachen zum RAM drin, wie erwartet, 4 GB RAM, boah. Aber immerhin 128 GB Speicher, ja, trotzdem ist natürlich, ja, Mini-Einsteigergerät, aber wie gesagt, für die 83 Dollar, ja, was soll man da noch sagen, ne? Aber es ist einfach, also eine glatte iPhone-Kopie vom Design her. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht kacke aus. Ja, stimmt. Ich finde, iPhone sieht kacke aus. Sorry. Gut, auf jeden Fall sind wir bei den News jetzt mal durch. Und ich habe heute 2 Apps der Woche. Und es kommt daher, weil mit der ersten App der Woche mal wieder so ein super Nischen-Ding angesprochen wird und weil es eigentlich gar keine App der Woche, wenn man so will, ist eine eigenständige App der Woche, denn das Teil ist eine Erweiterungs-App für Tasker. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe es, glaube ich, mal erwähnt, ich bastel da gerade mit QR-Codes rum, ja, und da habe ich jetzt ganz einfache Aufgabe gehabt. Ich wollte einen QR-Code abscannen. Und wenn eben dieser QR-Code eine bestimmte Information beinhaltet, soll dann diese Information oder diese Restinfo, was da noch weiter kommt, gespeichert werden in der Zwischenablage, sodass ich die sofort irgendwo einfügen kann. Das ging nur mit Auto-Barcode und Tasker. Das war auch eine ganz schöne Arbeit, muss ich sagen. Tasker ist eine mächtige App, die aber von der Benutzerfreundlichkeit her unter ferner liefen ist. Ja, also das ist wirklich Horror gewesen. Die Barcode-App, die Auto-Barcode-App, kann ich genau so damit einordnen. Das Design ist anno dazumal und es ist wirklich nicht toll anzuwenden. Warum dann also App der Woche? Ganz klar, weil das nämlich etwas macht, was sonst nicht geht. Das tut nämlich genau dem Tasker diese Funktion einfügen, QR-Codes zu scannen und dann mit diesen analysierten QR-Codes alle möglichen Sachen zu machen. So habe ich zum Beispiel eben hier ein Int-String quasi genommen, der vor einem Schlüssel kommt. Ja? Und also wenn dieser Init-String erkannt wird, dann wird der Rest davon, was hinter diesem Init-Teil ist, in die Zwischenablage kopiert und das kann ich dann irgendwo einfügen. Ja. Dann soll es noch Sachen geben, wie zum Beispiel ein Kommandostring. Auch da wird dann ein Init-String genommen und wenn der gefunden wird, wird eine andere Routine ausgeführt, nämlich nicht einfach in die Zwischenablage zu kopieren, sondern zum Beispiel dann entsprechend dem Inhalt dieses QR-Codes ein Gerät zum Beispiel auch einzuschalten oder auszuschalten oder ganz andere Sachen eben zu machen. Ja. Durch das Abscannen vom QR-Code. Mit Tasker ist da natürlich alles Mögliche möglich, auch wenn es so schwierig ist, dass man eben doch nicht alles damit machen kann, weil einfach das sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Ja. Aber es lässt einem zumindest mal die Möglichkeit dazu, eben quasi mit QR-Codes jetzt so ziemlich alles zu machen, was man eigentlich möchte. Ja, also ultimativ ist zum Beispiel, ja, also ihr habt IFTTT, das ist verbunden mit eurem Amazon Alexa-Account, der ist verbunden mit euren Smart Lights, ja, so, und ihr habt dann einen QR-Code, und wenn ihr den abscannt, dann geht zum Beispiel das Wohnzimmerlicht an und aus oder was weiß ich irgendwie, ja, oder ihr schaltet zum Beispiel eine Alarmanlage scharf, ja, mit diesem QR-Code, und das ist übrigens eine ganz faszinierende Möglichkeit, weil das nämlich nur funktioniert, wenn das euer Smartphone ist. Ja, wenn jemand anderes diesen QR-Code abscannt, passiert natürlich nichts, ganz klar. Da ist ja auch dann kein Tasker drauf, der hat die Routine nicht, der ist nicht in eurem IFTTT-Account, der wiederum nicht in eurem Alexa-Account ist und so weiter und so weiter. Also, das heißt, man kann diesen QR-Code theoretisch sogar an der Tür, an der Eingangstür außen anbringen. Bringt nämlich niemanden etwas außer einem selbst. Und damit kann man dann zum Beispiel eben noch vor Eintritt von dem Reingehen die Alarmanlage ausschalten und gut ist. Also nur als ganz einfaches Beispiel, aber es zeigt eben, was man alles damit anfangen kann. Natürlich gibt es da ein paar Probleme. IFTTT ist zum Beispiel ja jetzt seit einiger Zeit kostenpflichtig. Das bedeutet, da kann man dann nicht mehr so viel machen, ohne, also ich glaube noch zwei Aufgaben kann man erledigen, ne, und die sind bei mir schon belegt. Die Preise sind leider sehr, sehr hoch, muss ich sagen, sehr hoch. Also wenn das 30 Euro im Jahr wäre, würde ich das noch sagen, oder 20 Euro im Jahr würde ich noch sagen, okay, das geht, das kann man machen, das ist nicht ganz so schlimm, aber die Preise sind höher und das finde ich sehr, sehr schade. Direkt steuern geht natürlich so nicht. Was eventuell möglich ist, das kommt dann auf die Programme an, die installiert ist, dass ihr über eventuelle Apps, die auf eurem Smartphone wiederum installiert ist, dass die dann möglicherweise von Tasker aus gesteuert werden können, ohne dass man jetzt zum Beispiel bei IFTTT geht. Wäre möglich. Da muss man aber die entsprechenden Apps dazu haben und hoffen, dass es die gibt für das Gerät, das man steuern möchte. Ja. Ich höre jetzt auf, mit was für Sachen man dann noch mit alles machen kann, weil man kann eben ja ziemlich viel machen. Und wenn ihr haben wollt, dass ihr, wenn ihr einen QR-Code abscannt, die Titelmusik von Doctor Who gespielt wird, dann ist das auch möglich. Ja, weiß zwar nicht warum, aber es wäre möglich. Ja, und ihr merkt schon, das ist natürlich eine Anwendung, die ist nicht, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich jetzt für einen großen Bereich ist, zumindest, man braucht ja auch Tasker dazu, also diese App Auto Barcode, ja, so heißt die App der Woche, Auto Barcode, die ist ohne Tasker gar nicht funktionsfähig, also das ist nur eine Erweiterung sozusagen für Tasker, aber als eigenständige App, ja, oder eben nicht eigenständig. Und damit könnt ihr dann quasi die Kamera nutzen zum Einscannen von QR-Codes, die Vorauswertung machen und eben dann per Plugin an Tasker oder in Tasker dann verarbeiten und dann eben die entsprechenden Funktionen ausführen. Auto Barcode ist ein für mich jetzt sehr nützliches Tool geworden, das eben die Auswertung von QR-Codes möglich macht und eben mehr ermöglicht mit QR-Codes, eigentlich alles, nicht nur diese Standardfunktionen, ja, eine Webseite aufrufen, eine Mail schreiben, ja, das sind standardisierte QR-Code-Vorgänge, aber hiermit kann man seine eigenen Standards setzen mit Init-Strings, ja, das ist jetzt einfach was vor den eigentlichen Text zum Beispiel und dann wird entsprechend was aufgerufen, ja, und wiederkehrende Nachrichten sind super, ne? Ja, also ihr wollt twittern jedes Mal, wenn ihr nach Hause kommt, kein Problem, ja. QR-Code an den Wohnzimmertisch hängen und wenn ihr euch dann so richtig auf die Couch gefläzt habt, wupp, scannt ihr einfach nur ab, sonst braucht ihr nichts mehr zu machen, einfach nur abscannen, ja, und dann wird automatisch ein Tweet gesendet, ne, ich bin daheim und sitze auf der Couch. So. Keine Ahnung, warum man das machen sollte. Aber man kann es. So, und weil eben das so eine eingeschränkte Nutzerschaft ist, habe ich noch eine zweite App aufgetan, die mir ins Auge gefallen ist. Und zwar, viele reden ja von der Tagesschau-App und von der, was weiß ich, von dieser News-App und dieser News-App. Ja, aber es gibt eine App, wo eigentlich wirklich seriöse Sachen zu finden sind und die so irgendwie so stiefmütterlich behandelt wird, die wird eigentlich nirgends erwähnt und das finde ich sehr, sehr schade, weil die ist richtig gut und vor allem auch die Inhalte finde ich ziemlich gut. Das ist die DLF-Nachrichten-App. Ja, Deutschlandfunk hat eine Nachrichten-App. Ja, das ist ja ein sehr renommierter Sender, der hat auch ein bisschen Kultur im Angebot und so, ja. Ja, nicht wegrennen, ja, Kultur, ganz genau. Hat aber auch richtig fundierte Informationen, übrigens auch sehr viele wissenschaftliche Beiträge, was ich sehr, sehr schön finde. Ich sehe hier auch auf der, ich bin jetzt gerade auf der Webseite, ja, da gibt es auch ein wunderbares Audioarchiv. Übrigens, dafür gibt es eine separate App für das Audioarchiv, ja. Die haben sogar einen Podcast oder mehrere Podcasts, unter anderem eben auch Deep Science. Jetzt, ja. Ganz interessant und natürlich auch Forschung aktuell. Ja, die zwei sind für mich natürlich sehr, sehr spannend. Aber diese Nachrichten-App an sich alleine, das ist wirklich nur für die aktuellen Nachrichten gedacht. Und die werden euch dort geliefert. Nicht nur in Textform, sondern wenn auch vorhanden, als Audioform. Ja. Also, aber das ist hauptsächlich eben eine tatsächlich eine Nachrichten-App, ja, kein Podcast, sondern Nachrichten-App. Und das heißt auch, ihr kriegt hier Push-Mitteilungen von wichtigen Nachrichten schnell auf euer Smartphone geliefert, was gar nicht so Deutschlandfunk-like ist. Ja, weil normalerweise haben die sehr langwierig recherchierte Artikel, aber die haben auch hier so eine Breaking News Funktion da drin, wo vorab schon mal wichtige Informationen kommen. Immer dran denken, Deutschlandfunk ist auch ein offizieller Verbreiter von Notfallmeldungen etc. Also da kriegt ihr hier auch entsprechend schnell eine Benachrichtigung in diesen Bereichen. Die App ist einfach aufgebaut, simpel, deswegen schnell, einfach zu nutzen und die Nachrichten, also die Inhalte, die kommen, sind ebenfalls kurz, knapp, prägnant. Wer hier Clickibunti erwartet, Design over Content, der wird hier sehr, sehr, sehr schwer enttäuscht sein. Das Teil richtet sich nur auf den Inhalt. Nur auf diese Nachrichten und sonst nichts. Simpel, einfach und effektiv. Das ist die DLF Nachrichten-App aus dem Play Store. Ja, und das war's dann wieder für heute vom Uncast. Ihr findet wie immer die Links und weitere führende Informationen in den Shownotes. Und die Shownotes zur Sendung, die findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Irgendwo müsst ihr die aufklappen können oder werden euch schon angezeigt und dort einfach dann den Links folgen. Ja, und jetzt werde ich hier gleich wieder an die PlayStation 5 gehen und weiter Uncharted Legacy of Thieves Collection zocken. Ja, genau, das kam nämlich rein. Und dann geht's rund. Und bei euch bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.